WDR 5. Neugier genügt. Ich liebe Wohnsendungen. Ich weiß, ich stehe damit nicht allein. Seit Jahren sind in allen Kanälen unzählige Zeugnisse mitleiderregender Wohneinrichtungscocktails zu sehen. Pralle, dreiste zur Schaustellung übelster Geschmacksverirrungen im 17. Stockwerk und im Reihenhaus, mitten unter uns. Aber es gibt Gott sei Dank auch die andere Seite. Ausgesuchte Stilkostpröbchen, die eigene Farbwahrnehmung kultivieren. Super schicke und dabei gar nicht kostspielige Anleitungen zum Trendstyling und, nicht zu vergessen, stimulierende, doch zugleich subtile Suggestionen für die ultimative mobiliare Lösung in den eigenen vier Wänden. Ich mag alles. Ich gehöre zu den gut 3 Millionen, die jeden Monat mindestens eine Hochglanzwohnzeitschrift seufzend durchblättern. Und ich überlege mir, ob ich einem der Internetforen beitreten soll, wo man sich gegenseitig Wohntipps zulinkt. Dabei wohne ich schon Jahrzehnte mit demselben liebgewordenen Krempel und habe auch nicht vor, ihn gegen irgendetwas Neues einzutauschen. Warum also? Der Voyeurismus ist ja nur die gesteigerte Form eines normalen Grundbedürfnisses, nämlich zu gucken, wie macht's der andere. Ich glaube, erst wenn das gesteigert ist ins sozusagen Zwanghafte, dann sprechen wir vom Voyeurismus oder dann kriegt das eine gewisse Krankheitswertigkeit. Aber ich glaube, zunächst steckt da ein ganz gesundes Bedürfnis hinter. Jeder Mensch möchte sehen und gesehen werden. Dr. Dieter Funke aus Düsseldorf. Der Psychoanalytiker gilt als Experte für die Psychoanalyse des Wohnens. Wenn ich am Starnberger See spazieren gehe, dann keiner guckt nach vorne. Aber das ist eben menschlich und das ist ja allein schon, wenn man die Wohnzeitschriften anguckt, ist ja einfach spannend. Deswegen gibt es ja auch so viele Wohnsendungen, deswegen gibt es über 40 Wohnzeitschriften. Nicole Malouf, Gründerin des ersten deutschen Internet-Wohnforums mit Wohnsitz in München. Der Mensch ist neugierig. Also Punkt. Ja, ich glaube, das geht von Promis bis zum Wohnen. Also so ist der Mensch nun mal. Und ich glaube, im Endeffekt gleicht der sich ja ab. Wie haben die das denn gemacht? Wäre das auch was für mich? Und ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, dass man abends mit seinem Partner vielleicht nach Hause geht, nach dem Abendessen die Tür zuzieht und sagt, hast du das gesehen? Ey, das hätte ich doch nie gemacht, das Schlafzimmer. Ich werde verrückt. Ja, also ich meine, so ist der Mensch. Stefan Schäfer, Wohnfreund und Chefredakteur des ältesten und bekanntesten deutschen Wohnmagazins Schöner Wohnen. Der Homo habitans, der wohnende Mensch, ist also neugierig, aber selbst keineswegs ein Kuriosum. Je bedrohter das Leben, desto blindwütiger wird gewohnt. Wohnen ist zentrales Kulturereignis, Inszenierungsform des Alltags schlechthin. Wohnen ist in einer Zeit der Arbeitsknappheit bei steigendem Überfluss an freier Zeit zur Hauptbeschäftigung geworden. Weder ökonomische noch ökologische Krisen tun dem Boom neuer Wohnkulturen Abbruch. Im Gegenteil. So fantasievoll, so frei, so aufwendig wie heute wurde noch nie gewohnt. Quer durch alle Schichten ziehen sich Bilder eines romantischen Arkadiens zwischen vier Wänden, am liebsten inmitten Rasenmäher gepflegter Natur. Sie erscheinen besonders farbenprächtig oder gemütlich in Situationen akuten Mangels, im Grauen einerlei des Kaputten. Die eigenen vier Wände. Über das Wohnen als kulturelle Metapher. Von Gerd Selle, 2011. Der Tanz in und um die goldenen vier Wände. Der Kult ums Wohnen. Wie, seit wann und warum überhaupt wohnen wir? Wie wohnt man richtig und existiert nicht nur? Die Rockkultur, Beatkultur, das waren alles Gruppen, denen man sich selber zugeordnet hat. Das hat man über Kleidung, über Verhalten, über Tanzstile, über Getränke, die man sich in Bars gekauft hat, klar gemacht, zu welcher Gruppe man gehört. Warum kann es nicht auch sein, dass wir das durch Einrichtung tun, auch wenn wir das eben für uns tun? Studenten der Deutschen Möbelfachschule in Köln sowie Frank Strei, Makler im obersten Luxussegment in Baden-Baden, nebst einer noch unverkauften Villa für 8 Millionen da selbst. Für jeden ist es mal interessant, den Blick des Schlüsselloch zu haben, wie wohnschön und reich. Was wäre, wenn? Britannia, Britannia, you are cool. Take a trip, Britons ever, ever, ever shall be hip, hip, hip. Wohlfühlexperten mit einer jahrhundertealten Wohntradition sind bekanntlich die Briten. Die My Home is My Castle Urheber verbergen jedoch eine dunkle Seite ihres Wohnseins. Ein angesehener englischer Journalist und Autor ist bereit, mit mir über seine Sucht zu reden. I'm Matt Rudd, I'm the senior writer at the Sunday Times and I am a property porn addict. An dieser Stelle möchte ich auf den Fachpsychotherapeuten Dr. Dieter Funke zurückkommen. Er hat ein Buch über die Psychoanalyse des Wohnens geschrieben. Das ist kein Ratgeber. Wohnen ist existent, ist Seinsvollzug, dann ist es keine vertane Lebenszeit, sondern dann ist es gefüllte Lebenszeit. Das ist das Gegenteil von einer Depression. Wohnen beginnt in dem Moment, wo wir geboren werden und es hört nie auf. Unten habe ich Kuscheltiere und oben steht auf der Decke eine Lampe, also auf der Ecke eine Lampe. Daneben sind Blumen und daneben habe ich eigentlich immer Buddha. Nur ab und zu stoße ich halt an die und dann fallen die runter. Erstens, richte dich zweckmäßig ein. Zweitens, zeige dich in deiner Wohnung, wie du bist. 10 Gebote zur Wohnungseinrichtung von Ferdinand Avenarius. Kunstwart, Heft Nummer 13 vom 1. Februar 1900. Offenbar ein Vorläufer von schöner Wohnen, aber immer noch aktuell. Drittens, richte dich getrost nach deinen Geldmitteln ein. Viertens, vermeide alle Imitationen. Vielleicht doch nicht mehr so aktuell. Fünftens, gib deiner Wohnung Leben. Sechstens, du sollst nicht pimpeln. Das können Sie selbst nachschlagen. Siebtens, fürchte dich nicht vor der Form. Achtens, fürchte dich nicht vor der Farbe. Offenbar hat die weiße Wand in Deutschland eine sehr lange Tradition und richtiges Wohnen ist nichts für Feiglinge. Neuntens, strebe nach Ruhe. Zehntens, führe auch freie Kunst in dein Heim. Egal ob Landsitz oder Mansarde, immer gebe ich in meiner Wohnung etwas von mir preis, gewollt oder unbeabsichtigt. Zum ersten Mal lädt der eine den anderen nach Hause ein. Wenn man das Auto geparkt hat und guckt auf das Haus, geht das Kopfkino los. Und im Flur geht's weiter und wenn die Tür sich öffnet, vollendet sich das Ganze. Und ich glaube, niemand könnte sagen, dass das nicht auf ihn wirkt. Ich hatte Stefan Schäfer gebeichtet, dass ich mich schon mal dabei ertappt hatte, nach dem ersten Besuch in der Wohnung eines angebeteten Herrn, den geordneten, aber blitzschnellen Rückzug angetreten zu haben. Ich kann Ihnen von einem Erlebnis erzählen, wo ich eine Frau ganz, ganz wunderbar fand, bis ich zum ersten Mal bei ihr zu Hause zum Abendessen eingeladen war. Und ich glaube, wenn einem die Fußmatte dann nicht richtig gefällt schon und es Plastikunterlagen gibt, wo der Teller draufsteht, das mögen manche Leute total mögen. Ich mochte es nicht so. Und man kann das dann irgendwie von der Person nicht richtig mehr trennen. Dann sagt man immer, meine Güte, bist du oberflächlich? Ich halte das überhaupt nicht für oberflächlich, weil ich glaube, es sagt ganz viel über den Wesen eines Menschen aus. Und ob der vielleicht zu einem passt. Und auch ich kann Ihnen sagen, ich glaube, man kann sich über Wohnungen in Menschen theoretisch ein Stück mehr verlieben. Ich glaube, man kann sich aber auch ein bisschen entlieben, wenn es einem nicht so gefällt. Ähnlich zu wohnen verbindet generell. Diese Erfahrung haben zumindest Nicole Malouf und ihr Mann gemacht, die 2007 die Internetplattform So leb ich einrichteten. Und so passiert es ja eben auch bei uns in der Community, dass sich Menschen dann sogar im realen Leben treffen, weil sie sich denken, ach, die finde ich sympathisch, wenn man deren Wohnung gesehen hat, weil es eben ein Spiegel seiner selbst ist. Da wird ja auch ein Lebensstil gezeigt und dann sieht man, ob das eher zu einem passt oder nicht. Gucken will jeder, aber sich selbst im Netz preisgeben? Sich selbst als Wohnung, meine ich. Am Anfang waren wir sehr nervös, ob überhaupt jemand einen Kommentar schreiben würde beziehungsweise überhaupt ein Bild hochladen würde. Und mittlerweile haben wir ja fast 1 Million Besucher, zigtausende Bilder und Nutzer. Sie können sich daran inspirieren, kommentieren, Feedback geben. Das sind natürlich Menschen, die stolz auf ihr Zuhause sind, aber ein großer Teil natürlich schaut sich die Bilder auch dann einfach an. Sie können an einer Immobilie, können Sie eigentlich alles verändern. Sie können eine Immobilie, können Sie umbauen. Sie können selbst das Objekt abreißen. Nur das, was Sie nicht verändern können, das ist die Lage. Frank Strey verkauft Immobilien in Baden-Baden. Lage, Lage, Lage. Das mache primär den Wert eines Hauses aus, kann man lesen. Wir besichtigen heute zusammen die Villa Albertona. Die liegt auf halber Höhe über dem malerischen Kur- und Casino-Paradies mit der angeblich höchsten Millionärsdichte Deutschlands. Wir befinden uns hier in der Belle Etage mit tollen Deckenmalereien, mit tollen Verzierungen, mit ja großen Schiebetüren, wie man sich Wohnen vorgestellt hat oder quasi ja, wie man auch vielleicht den Gast, der zu einem kam, beeindrucken wollte. 4 Meter hohe Decken, Blütenparkett, 1000 Quadratmeter Wohnfläche, Marmorbäder in römisch-griechischer Optik mit Säulen und Tempeln, Fresken, Spiegeln und Statuetten. Und wo ist das Gästeklo? Nein, keine Gästetoilette. Aber wo es nicht anders machbar ist, und es hat ja auch mit Versorgungsleitungen hier zu tun, ja, muss man leider darauf verzichten. Auch für 8 Millionen muss man sich bescheiden. Das ist herb, doch gleichzeitig beruhigend. In Deutschland wird ein Haus oder eine Wohnung als Hülle verkauft und nicht als eingerichtete Immobilie. Im angelsächsischen Bereich ist es immer so, sie kaufen sich ein Haus, eine Wohnung, sie richten die ein und dann verkaufen sie dieses Haus so, wie es ist. In Deutschland will jeder seinen ureigenen individuellen Stempel in seine Wohnung einbrennen und nicht die hässliche Sitzecke des Vorgängers weiter abwetzen. In England sieht es dagegen ganz anders aus, dort, wo man Häuser und Wohnungen mit Inhalt ersteht, kauft wohlgemerkt. Vermietet wird selten. Im Vereinigten Königreich ist die Lage, gelinde gesagt, ernst. I'm Matt Rudd and I am a property porn addict. Matt Rudd ist süchtig, immobiliensüchtig, süchtig nach den Häusern anderer Menschen. Das Wort dafür kann man mittlerweile schon im Oxford Dictionary nachschlagen. Property Porn. Immobilienpornografie. Wie sehen denn die Symptome aus? The symptoms are late at night in your underpants at the computer. Es äußert sich dadurch, dass man nachts in Unterhosen am Computer sitzen muss und durch die verbotenen Websites surft. Nicht das, was jetzt jeder denkt. Nein, ich spreche von den Seiten der Makler. Ein Drittel der gesamten britischen Bevölkerung ist davon betroffen. Wir alle geben zu, dass wir auf den Websites der Makler zwanghaft die Häuser anderer Menschen betreten. Und das nur, und ich will es nicht beschönigen, weil wir neugierig sind. Wie kam es dazu? Eine zwanghafte Handlung. Und der tiefere Grund dafür liegt darin, dass das Heim des Briten Schloss ist. So it's an obsession, and I think the reason that it's happening is because the, as we know, an Englishman's home is his castle. Ein Fluch sozusagen. And now we don't have to, we're all a nation of curtain twitchers. Wir sind von jeher eine Nation von Vorhangspingsern und durch das Internet müssen wir nun nicht mehr hinter den Gardinen stehen. Wir können nun ohne Peinlichkeit die Häuser anderer Leute betreten. Alles virtuell. Es gibt 360-Grad-Touren im Netz. Ich weiß nicht, ob sie auch so etwas in Deutschland haben, aber auf die Art und Weise weiß man, was der Nachbar macht und wie es bei ihm aussieht, was sie für Tapeten haben, welche Teppiche, Vorhänge. Alles. Das ist die größte Obsession der Briten. This is a very big obsession for the English. Der Besuch auf der Insel machte nachdenklich. Kein Wunder, dass man sich danach mehr Klarheit über das Wohnen bei einem Psychoanalytiker verschaffen möchte. Dieter Funke hat das Buch »Die dritte Haut« zur Psychoanalyse des Wohnens geschrieben. Letztlich ist die Wohnung eine Erinnerung an das erste Haus, aus dem wir herausgetreten sind. Nämlich das erste Haus ist der Leib unserer Mutter. Und dieses erste Lebenshaus tragen wir aber als inneres Bild, dass wir uns nämlich geborgen fühlen möchten, mit uns, sozusagen wie die Schnecke ihr Haus. Und wenn wir eine Wohnung oder ein Haus beziehen, projizieren wir, glaube ich, diese innere Sehnsucht, diesen Raum wiederzufinden, auf das äußere Behältnis. Und dadurch wird ein Raum oder eine Wohnung beseelt. Ich glaube, wer dieses innere Gefühl behaust zu sein, in sich, sicher hat, der kann es überall mit hinnehmen und kann sich auch in Räumlichkeiten wohlfühlen, die gar nicht sein eigen sind. Die 10-jährige Roxana hat auch ein prall gefülltes Zimmer und das wichtigste Möbelstück neben dem Bett ist für sie das Klavier. Also ich hatte früher immer ein Hochbett und hier unten, da ist eine Schublade und die kann man rausziehen, das ist dann das Besuchsbett. Und mir gefällt das persönlich total gut. Noch sind wenige Erinnerungen hier konserviert. Dafür hat die Schülerin schon einen sehr ausgeprägten eigenen Wohngeschmack, der sich in den Farben Grün und Blau widerspiegelt und in vielen zusammengetragenen Stücken und Bildern. Guckt sie sich gern die Zimmer von Freundinnen an? Oh ja, sehr gerne. Ich finde das immer interessant. Wie räumen die ihre Zimmer ein? Wie gestalten die ihre Zimmer? Und ja, manchmal gucke ich mir auch Sachen ab. Meine beste Freundin, die hat mehrere Blumen in schönen Vasen oder so in ihrem Zimmer. Hatte ich vorher auch. Jetzt habe ich meine Blumen am Bett. Finde ich auch super schön. Manchmal überlege ich mir, wie leben die Leute? Und leben die total anders als ich oder nur ein bisschen? Oder leben die ziemlich gleich wie ich? Und was haben die für einen Geschmack? Ja. Womit wir wieder bei den fundamentalen Fragen des Homo habitans wären. Wer bin ich? Wie wohne ich? Und wie wohnt der andere? That's nice. Ab einem gewissen Klientel beobachte ich, dass meistens gerne, sagen wir mal plakativ, Riedfeld oder Benz Möbel zur Schau gestellt werden, die dann auch im Saal oder im Raum so positioniert und beleuchtet sind, dass man sie von unten oder von außen sehen kann. Als Aushängeschild, ja, sicher. Ich bin in der Möbelfachschule in Köln. Die Studenten werden während ihrer Ausbildung mit allen möglichen Gesichtspunkten des Wohnens vertraut gemacht und sehen ihre Arbeit sehr nüchtern. Umso hochwertiger man eingerichtet ist, umso mehr Scheu hat man davor, diese schöne Atmosphäre zu verschmutzen, dreckig zu machen. Das heißt, man sorgt sich selber dafür, dass es auch der Optik halber schön bleibt. Auch ein Möbelhersteller hat ein Unbewusstes und ich glaube, dass die schon auch reagieren auf solche Grundängste und Grundsehnsüchte, nicht? Und dass die natürlich bedient werden, nicht? Wenn sie durch den Ausstellungsraum von IKEA gehen, ist ja klar, was da alles passiert. Da werden sie mit kollektiven Wohnwelten konfrontiert, die alle ein Identitätsgefühl mitliefern. Da ist der Mensch, der nach solchen Identitätsentwürfen sucht, sehr empfänglich, weil es keine normativen, verbindlichen Muster mehr gibt, wie wir heute leben müssen oder wer wir zu sein haben. Aber wenn man so eine Wohnwelt anguckt, dann wird das so anschaulich. Dann kriege ich so ein Bild davon, wie ich zu sein habe und ich denke, so wie ich mich einrichte, richten sich andere auch ein. Nicht? Also es gibt so ein kollektives Identitätsgefühl. Wir wollen uns unterscheiden und wir wollen aber auch Teil eines größeren Ganzen sein. So scheint Wohnen zu Beginn des dritten Jahrtausends ein prekärer Drahtseilakt geworden zu sein. Zwischen dem privaten Einspinnen in den Hochsicherheitstrakt der eigenen vier Wände einerseits und andererseits einem ostentativen Zurschaustellen der Person, die man gerne wäre, wenn man denn jemand ist. Das Ich als Abstraktion in Tischformat. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.